Abschnitt 57 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Spinne nach dem Tschechischen des František Soldan. Die Spinne Nacht kroch leise über Land. Nun lauert sie in irgendeiner Ecke und plötzlich stürzt sie sich aus dem Verstecke und hat ihr graues Netz um dich gespannt. Vor deinen Augen schwimmen Schreckgestalten, du treibst dahin wie ein zerschellter Kahn, ein Wrack auf sturmgepeitschtem Ozean. Vor deinen Augen schwimmen Schreckgestalten, vor deinen Blicken jagen Schreckgestalten, du kommst daher gebeugt im Bußgewande, du schreitest stumm im trüben Sorgenlande, vor deinen Blicken jagen Schreckgestalten. In tausend Seelen lastet dumpfe Trauer, in tausend Augen wohnt ein bleiches Grauen, ach, alle sahen an ihrem Netze bauen, die Spinne Nacht, nun liegt sie auf der Lauer. Ende von Die Spinne.